Kundgabe 5763. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.9.1953. Eintreten für die Wahrheit. Für die Wahrheit sollet ihr eintreten, denn ihr könnet es, weil ihr von mir selbst die Wahrheit empfanget und ihr daher berechtigt seid, euch als von mir belehrt zu betrachten und sonach auch fähig, sie zu vertreten den Mitmenschen gegenüber. Ihr werdet noch oft angegriffen werden von denen, die sich wissend nennen und doch nicht in der Wahrheit stehen. Ihr werdet euch veranlasst sehen, ihre Einwände zu widerlegen. Doch es werden immer nur menschliche Ansichten sein, die niemals aber bewiesen werden können, als irrtumsfrei. Doch euch ist die Wahrheit gegeben, und darum erkennet ihr jeglichen Irrtum, und ihr sollet gegen ihn angehen. Es geht nicht darum, dass ihr Recht behaltet, dass es nur lediglich Streitfragen sind, deren Richtigstellung unwichtig ist. Es geht darum, dass der Mensch durch Irrtum in verwirrtes Denken geleitet wird, dass sich sein Geist verfinstert und dass er falsche Wege geht in der Dunkelheit und dann niemals das Ziel erreichen kann. Die Wahrheit allein ist das Licht, das den rechten Weg finden lässet und in dessen Schein der Mensch sicher an das Ziel gelangt. Darum unterweise ich euch, meine Jünger der Endzeit, in der Wahrheit, damit ihr mit eurem Licht euren Mitmenschen vorangehen sollet, um sie zu führen. Was ich von euch verlange, die ihr mir rechte Jünger sein wollet, ist, dass ihr das weitertraget, was ich euch gebe. Wenn ich euch also die Wahrheit vermittle, weil ich um die Bedeutsamkeit vollwahren Geistesgutes weiß, dann ist es auch mein Wille, dass ihr den Mitmenschen diese Wahrheit zuleitet mit dem Hinweis, sie von mir selbst empfangen zu haben. Durch Einwirken meines Gegners haben die Menschen keine rechte Wertschätzung mehr von vollwahrem Geistesgut. Sie machen gern Kompromisse. Sie wollen nicht hergeben, was sie besitzen, obgleich es völlig wertlos ist, und setzen daher herab, was allein von Wert ist für sie. Ich aber kann nicht dulden, was nicht der Wahrheit entspricht. Ich zwinge die Menschen nicht, die Wahrheit anzunehmen, aber ich billige es nicht, wenn sie bei dem verharren, was ihnen ein wissender Mensch als Irrtum vorhält. Die reine Wahrheit zu besitzen, sie von mir selbst zu empfangen, verpflichtet zur Weitergabe, ansonsten sie nicht erkannt wird als kostbare Gabe, als sicheres Mittel auf Erden zum Ziel zu gelangen. Was ich euch gebe, ist nur für das Heil eurer Seele, für eure Gesundung bestimmt und darf darum nicht gering geschätzt werden. Eine Geringschätzung aber bedeutet es, wenn von dem vermittelten Geistesgut kein Gebrauch gemacht wird. Wenn der Wahrheitsträger schweigend darüber hinweggeht, so irrige Lehren vor seinen Ohren vertreten werden. Er ist von mir mit einem Licht begnadet worden, das er nun auch nützen soll, um in die Dunkelheit hineinzuleuchten, auf dass es seinen Zweck erfülle. Irrtum und Lüge, falsche Lehren und Ansichten sind in die Welt hineingetragen worden von meinem Gegner, der wieder die Wahrheit ankämpft, vom Fürsten der Finsternis, der jegliches Licht verlöschen will. Die Menschen, die selbst nicht nachdenken, sind seine Opfer. Sie gehen allzu willig in seine Fangnetze. Sie lassen sich führen und sie werden geführt in die Dunkelheit und folgen ihm blindlings. Dieser Opfer wegen stelle ich Lichtträger an den Weg, um sie von dem dunklen Pfade fortzuleiten. Das Licht der Wahrheit soll ihnen leuchten, in dessen Schein sie wahrlich besser wandeln werden, denn es wird immer lichter, je näher sie zum Ziel kommen, wohingegen sie undenklich lange Zeiten wandeln können, bis sie endlich abgehen vom Irrtum und die Wahrheit annehmen. Dann erst werden sie mich finden, der ich die ewige Wahrheit selbst bin. Und dann erst werden sie selig sein. Amen.